Neue Finanzprodukte auflegen. Nachhaltige Finanzprodukte sind in Mode. Aus Gründen der Nachhaltigkeit, genauso wie aus Profiterwägungen. Dieser Markt wächst exponentiell. Die große Mehrzahl dieser Bonds erstreckt sich auf den nachhaltigen Energie- und Transportsektor, zum Beispiel auf Windparks, Solaranlagen oder öffentliche Verkehrsmittel. Das Thema Biodiversität ist noch unterrepräsentiert und macht bisher nur etwa 3% der nachhaltigen Anleihen aus. Dieser Bereich sollte wachsen. Finanzprodukte könnten sich zum Beispiel auf Nationalparks konzentrieren oder Investitionen in nachhaltige Land- und Forstwirtschaft oder Fischerei fördern. Womöglich wird der Markt nicht von sich aus anspringen. Deshalb braucht es dafür staatliche Förderprojekte im In- und Ausland. Die Weltbank hat 2022 zusammen mit der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung einen sogenannten Rhino-Bond im Wert von 150 Millionen Dollar aufgelegt. Dabei unterstützen private InvestorInnen den Schutz und den Anstieg der Bestände von Spitzmaulnashörnern in Südafrika. Im Erfolgsfall, der vorher genau festgelegt und von Conservation Alpha und der Zoologischen Gesellschaft London unabhängig überprüft wird, erhalten die InvestorInnen eine Prämie aus öffentlichen Mitteln, die zwischen 3,7 und 9,2% liegt. Erholen sich die Bestände nicht, gibt es keine Prämie. Auf diese Weise werden mit überschaubaren staatlichen Zuschüssen erhebliche private Gelder für den Naturschutz mobilisiert. Und am Ende, so das Ziel, die Vorkommen von Spitzmaulnashörnern um mindestens 4% erhöht. Dieser Fonds ist der erste seiner Art weltweit. Er könnte und sollte Schule machen. Nach Angaben der Weltbank lässt sich das Konzept leicht auf andere Tierarten und Ökosysteme übertragen. Auch hier steht die Welt noch am Anfang. Ist Einsatz und Kreativität von staatlichen und privaten BankerInnen gefragt.